Mein Name ist Paul Cox. Ich beginne mich ernstlich zu fragen, ob ich mir nicht eine kleine Junggesellenwohnung bei Scotland Yard einrichten soll. Früher oder später lande ich doch unweigerlich immer wieder dort. Und warum es sich nicht bequem machen, wenn man schon unschuldigerweise sitzen muss? Diesmal ging es darum, dass ich ein junges Zigarettenmädchen namens Laura Correll aus dem Umlauf gezogen haben sollte. Die Ermordete wohnte im Haus einer Freundin. Dort hatte ich sie besucht. Und während sie sich im Nebenzimmer die Haare kämmte, wurde sie erschossen. Kurz darauf erwischte man mich, stellte fest, dass zur Tatzeit außer mir niemand im Hause gewesen war und verhaftete mich. Herzlichen Glückwunsch. Um das Unglück vollzumachen, fand sich auch eine 7,65 Mauser. Und zwar fand sie sich in meiner Hand und außerdem fehlten 3 Patronen im Magazin. Mit 3 7,65 Kugeln aber war Laura Correll ermordet worden. Wie bitte sollte ich nun den Herren von Scotland Yard klarmachen, dass ich nicht geschossen hatte? Ich erzählte zwar Inspektor Carter wahrheitsgetreu, dass ich Laura Correll nicht aus freien Stücken besucht hatte, sondern geschickt worden war von der Polizei, genauer gesagt von Sergeant Goodman, der mich in einem illegalen Spielclub angesprochen und mir auch die Pistole gegeben hatte. Doch das Personalbüro von Scotland Yard teilte mit, dass ein Sergeant Goodman überhaupt nicht existierte, worauf ich natürlich prompt wieder in meine Zelle zurückspediert wurde, wo man mich der Obhut eines sonnigen Wärters sowie meinen düsteren Gedanken überließ. Der Nachmittag verlief ruhig, schließlich kam der Tee und dann... So, Mr. Cox! Ein kleines Nickerchen gemacht, hä? Das ist gut, das ist gesund. Und was glauben Sie wohl, warum ich komme? Um mich mit Ihrem Mutterwitz zu erlaben. Falsch, aber ich will Sie nicht auf die Folter spannen. Es ist Besuch für Sie da. Ihrer Heiterkeit nach zu urteilen, ist es der Osterhase. Wieder falsch. Aber ich glaube, Sie werden sich trotzdem freuen. So, jetzt lassen Sie sich einmal ansehen. Ja, der Anzug sitzt, die Haare sind gekämmt. Und die Fingernägel sind auch sauber. Um Himmels Willen, hören Sie mit Ihren Späßen auf und führen Sie den Weihnachtsmann herein. Das ist nun der Dank. Da bemüht man sich, human zu sein, aber bitte, Sir, bitte nur einzutreten. Danke. Guten Tag. Wenn Sie uns allein lassen könnten. Aber gerne, Sir. Natürlich. Selbstverständlich. Sie sind also Mr. Cox. Ich kann's nicht leugnen. Sie werden sich möglicherweise über meinen Besuch wundern. Ich bin Arthur Helmer. Was? Doch nicht etwa der Rechtsanwalt Sir Arthur Helmer? Doch. Ich habe von Ihrem Fall gehört. Er interessiert mich. Ach, das hat es ja wohl noch nicht gegeben, dass Sie einen Mandanten suchen? Sie haben recht. Das hat es noch nicht gegeben. Ihr Fall ist ziemlich hoffnungslos, nicht wahr? Ja, ich war der Einzige am Tatort. Offensichtlich mit der Mordwaffe in der Hand. Ich kenne die Akten. Auch die Geschichte von Sergeant Goodman, den es plötzlich nicht mehr gibt. So unwahrscheinlich es klingt, ich habe Miss Correll trotz allem nicht erschossen. Weiß ich ebenfalls. Was aber spricht zu Ihren Gunsten? Vor allem der Umstand, dass ich die Ermordete nie vorher gesehen habe. Es gibt also kein Motiv. Und das müsste man doch haben, wenn man einen Mord begeht, nicht wahr? Ja, das müsste man eigentlich. Also gut, ich werde Ihren Fall übernehmen. Vorerst möchte ich Sie bitten, diese Vollmacht hier zu unterschreiben. Alles andere ergibt sich dann automatisch. Sir Arthur, würden Sie die Freundlichkeit haben, mich einmal etwas genauer anzusehen? Warum? Sehe ich aus wie ein Millionär? Nein. Weshalb? Weil ich nicht glaube, dass ich mir einen Anwalt wie Sie leisten kann. Das glaube ich auch nicht. Aber Sie sind ja nicht zu mir gekommen, sondern ich zu Ihnen, wie Sie übrigens selbst festgestellt haben. Ja, ändert das etwas? Sie brauchen sich über meine Honorarforderung keine Gedanken zu machen. Sie werden keine bekommen. Würden Sie mir das bitte erklären? Sehr ungern, denn ich habe noch eine Menge zu tun. Vielleicht später. Sie werden auf jeden Fall von mir hören. Wenn Sie jetzt die Vollmacht unterschreiben wollen, bitte... Zeiten sind das. Nicht mal im Gefängnis ist man vor Überraschungen sicher. Ich könnte Ihnen sofort mindestens 100 Leute aufzählen, die sich über eine solche Überraschung freuen würden. Den Inspektor, ein Brief von Laura Corell. Was? Ja, ja, er wurde gestern Abend aufgegeben. Miss Corell hat ihn an das zuständige Polizeirevier adressiert, deswegen haben wir ihn erst jetzt bekommen. Zeigen Sie mal. Sehr geehrte Herren, schon seit einiger Zeit kämpfe ich mit mir, ob ich mich an die Polizei wenden soll. Jetzt sind aber die Verhältnisse so untragbar geworden, dass mir kein anderer Ausweg bleibt. Ich habe Ihnen Mitteilungen zu machen, die für Sie von größter Wichtigkeit sein dürften. Ich bitte Sie, einen Beamten zu mir zu schicken, möglichst diskret und unauffällig. Ich wohne 16 Pennington Road bei Mrs. Irena Rutherford. Unterschrift Laura Corell. Sergeant Potter hat den Brief unserem Graphologen vorgelegt. Er ist zweifellos echt. Laura Corell war also in Schwierigkeiten. Was sich ja auch mit den Aussagen ihrer Bekannten deckt. Die haben bestätigt, dass sie in letzter Zeit wie verwandelt war, dass sie Angst hatte, Depressionen. Ja, und noch etwas geht aus dem Brief hervor, Collins. Sie hat den Besuch eines Polizeibeamten erwartet. Das deckt sich mit der Aussage von Cox. Geben Sie mir doch mal das Vernehmungsprotokoll. Ja, ich habe die Stelle schon herausgesucht. Hier. Aussage Cox. Laura Corell war tatsächlich in Mrs. Rutherfords Haus. Zuerst wollte sie nicht öffnen. Sie fragte mich durch die geschlossene Tür, ob ich von der Polizei käme. Ich sagte ja, worauf sie mich einließ. Sehen Sie, da haben wir es. Vielleicht wusste Cox von dem Brief. Ja, woher denn? Sie hat ihn gestern Abend eingeworfen und er war zu der Zeit in Illingham. Behauptet er. Naja, das werden wir morgen feststellen. Für heute machen wir Feierabend. In Ordnung, Inspektor. Was haben Sie denn da noch? Nur eine Liste von Cox Taschen. Darf ich einmal... Bitte. Ein Schlüsselbund, Feuerzeug, Führerschein, Reisepass, 140 Pfund in 140 Pfund in Banknoten? 18 Schilling. Collins, was fehlt uns denn noch, um Cox den Mord zu beweisen? Nichts. Das heißt eigentlich das Motiv, nicht wahr? Eben. Ich verstehe Sie nicht ganz, Inspektor. Das schadet nicht. Sie können gerne nach Hause gehen, Collins. Ich brauche Sie nicht mehr. Ja, und Sie? Ich? Was für eine Frage. Es war später Abend, als der Inspektor kam. Er machte ein Gesicht, als habe er gerade den Nobelpreis gewonnen. Siegessicher, selbstbewusst und mit einer Prise herablassenden Mitgefühls für alle gewöhnlichen Sterblichen. Und als er mir mit großväterlicher Freundlichkeit eine Zigarette anbot, da wusste ich, dass er mich sozusagen in der Tasche zu haben glaubte. Sie haben mir von einem Sergeant Goodman erzählt, Mr. Cox, der Sie angeblich auf Laura Corells Spur gesetzt hat. Ja. Sie wissen, dass es einen Sergeant Goodman bei Scotland Yard nicht gibt. Leider. Sie bleiben trotzdem bei Ihrer Version. Was soll ich denn machen? Der Mann hat sich als Kriminalbeamter vorgestellt. Also gut. Wo und unter welchen Umständen haben Sie ihn kennengelernt? Das habe ich Ihnen doch schon erzählt, in einem privaten Spielclub in Illingham. Verkehren Sie schon lange in diesem Club? Aber nein, ich war gestern das erste Mal dort. Eine junge Dame führte mich ein, die ich im Hotel kennengelernt hatte. Hat diese Dame Goodman auch gesehen? Natürlich. Wie heißt sie? Ja, wenn ich das wüsste. Sie ist ein eigenartiges Wesen. Hübsch, jung, verspielt und voller Flausen. Für sie gehört es zur freien Persönlichkeitsentfaltung, sich so zu nennen, wie es ihrer augenblicklichen Laune entspricht. Gestern, da hieß sie Esmeralda. Ihre Geschichte wird von Minute zu Minute glaubhafter, Mr. Cox. Ich bin gerührt, dass Sie es so auffassen, Inspektor. Als Sie heute Nacht festgenommen wurden, fand man mehr als 100 Pfund in Ihrer Brieftasche. Na und? Tragen Sie immer so viel Bargeld mit sich herum? Nein. Also, woher hatten Sie das Geld? Sergeant Goodman hat es mir gegeben. Wie aufmerksam von ihm. Wofür war es bestimmt? Für meine Spesen. Ich nehme an, Sie haben Goodman den Betrag quittiert. Nein, ich sollte die Quittung am nächsten Tag mit meinem Rapport zusammen einsenden. Und Sie wollen mir allen Ernstes weismachen, dass Sie Goodman für einen Polizeibeamten gehalten haben? Ja, warum denn nicht? Mein lieber Mr. Cox, Sie müssten wissen, dass Ihnen kein Polizeibeamter der Welt irgendeine Summe ohne Quittung aushändigt. Und damit hätten wir endlich auch das Motiv für die Tat. Ihr Motiv, Mr. Cox. Machen Sie es nicht so spannend, Inspektor. Stimmt. Goodman hat Ihnen das Geld gegeben und Ihr Auftrag lautete, Laura Corell umzubringen. Wie bitte? Sie halten mich für einen gedungenen Mörder? 100 Pfund sind keine Kleinigkeit. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen Einblick in mein Bankkonto, Inspektor. Ich hab's nicht nötig, für Geld jemanden umzubringen. Laura Correll hat Angst gehabt. Entsetzliche Angst. Und von ihrer Freundin erfuhr ich auch vor wem? Vor einem Mann namens Goodman. Nein. Doch. Laura Correll wusste, dass Goodman ihr nach dem Leben trachtete und sie war sein verlängerter Arm, Mr. Cox. Oder sein Komplize, oder wie Sie wollen. Und nun erzählen Sie mir bitte alles über diesen Goodman. Denn selbstverständlich kennen Sie ihn schon länger. Sie wissen, dass er kein Polizeibeamter ist. Aber ich schwöre Ihnen, ich habe Goodman erst gestern Nacht kennengelernt. Ich weiß. Angeblich in einem Spielsalon in Illingham, in den Sie angeblich eine junge Dame geführt hat, deren Namen Sie nicht wissen. Vermutlich werden Sie mir jetzt erzählen, dass Sie nicht einmal die Adresse des Spielclubs kennen, oder? Nein. Sehen Sie. Hören Sie doch endlich auf, Mr. Cox. Es ist Ihrer einfach nicht würdig, so dumm daher zu lügen. Suchen Sie endlich diesen Goodman, Inspektor. Das ist die einzige Chance, Ihnen zu beweisen, dass meine Geschichte nicht erlogen ist. Wenn Sie sich weiter weigern, mir seine Adresse zu geben, wird das schwierig werden. Ich kenne seine Adresse nicht, zum Teufel nochmal. Aber vielleicht ist sie in diesem Spielclub bekannt. Dessen Adresse Sie ja auch nicht kennen. Aber ich könnte Sie hinführen. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt, aber das Haus würde ich jederzeit wiederfinden. Hoffentlich haben Sie sich gut überlegt, was Sie da sagen, Mr. Cox. Kann sein, dass ich Sie beim Wort nehme. Gute Nacht. Guten Abend. Guten Abend. Sie wundern sich, dass ich komme? Ja, ich wundere mich gern, besonders in diesem Fall. Es ist schon spät, Sie müssen entschuldigen. Und Sie kennen mich nicht, aber ich kam gerade hier vorbei und sah noch Licht und... Ja, Sie sind doch Mr. Richards, nicht? Ja, der bin ich. Der Privatdetektiv. Richtig. Ach, wissen Sie, schon als kleines Kind habe ich mir mal gewünscht, einmal einen richtigen Privatdetektiv kennenzulernen. Wenn ich ein Mann wäre und Geld verdienen müsste, ich wäre bestimmt Detektiv geworden. Aber leider bin ich reich und ein Mann bin ich auch nicht. Na, über den letzten Punkt dürfte zum Glück kein Zweifel bestehen. Oh, soll das ein Kompliment sein? Ich würde es getrost so auffassen. Dann reden Sie ruhig weiter, ich höre gern Komplimente. Dann nehmen Sie doch erst einmal Platz. Danke. Kann ich Ihnen etwas Trinkbares anbieten? Haben Sie Pfefferminzlikör? Ich glaube kaum. Oh, dann suchen Sie auch nicht. Ich bin es gewöhnt, dass die Leute keinen haben. Wer trinkt schon Pfefferminzlikör? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich ihn trinke. Also Sie werden lachen, aber ich habe tatsächlich noch eine Flasche gefunden. Es war halb leer. Vermutlich bevorzugt meine Putzfrau das Zeug. Cheers. Cheers. Danke. Oh, der ist sogar sehr gut. Freut mich. Ja, na nun, verraten Sie mir doch mal bitte, was ich für Sie tun kann. Erwarten Sie bitte nicht zu viel von mir. Ich bin keine Kundin oder Mandantin oder wie Sie das nennen. Klientin. Ach so, ich komme vielmehr mit einer privaten Bitte. Nämlich? Sie sind doch ein guter Freund von Paul Cox, nicht wahr? Ja, allerdings. Ja. Das klingt nicht sehr begeistert. Wie sollte es auch? Da verirrt sich zu später Stunde eine hübsche junge Dame in meine Wohnung, aber ehe ich mich zu einem Lächeln aufraffen kann, erfahre ich, dass sie wegen Paul Cox kommt. Das tut mir leid, Entschuldigung. Ja, ich fürchte, ich habe mich Mr. Cox gegenüber sehr unhöflich benommen. Ich habe ihn sitzen lassen. Ja, darüber würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen. Fassen Sie es als eine Art ausgleichender Gerechtigkeit auf. Wir waren gestern Abend zusammen in einem Spielsalon in Illingham. Es war sehr lustig, aber dann wollte jemand Paul sprechen. So ein kleiner, schlecht gekleideter Mann. Und während die beiden sich noch unterhielten, musste ich gehen. Und da konnte ich mich nicht einmal verabschieden von ihm. Na, er wird es verwinden. Ja, das schon, aber vorher hatte ich noch mit seinem Einsatz gewonnen. Und da gehört es sich doch, dass ich ihm sein Geld zustelle, nicht wahr? Gut, ich gebe Ihnen seine Adresse. Und das wird nicht viel nützen. Er sitzt doch im Gefängnis. Wie? Machen Sie doch keine Witze. Wieso wissen Sie das denn nicht? Weswegen denn? Denken Sie nur, das habe ich nicht herausbekommen. Und das will schon etwas heißen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Paul etwas Unrechtes getan hat. Er hat so ehrliche Augen und Sie wissen schon, ne? Ja, ich weiß. Na und jetzt möchten Sie, dass ich Ihrem Freund Cox wieder mal aus der Patsche helfe? Aber nein, ich möchte lediglich, dass Sie ihm den Spielgewinn aushändigen. Hier bitte, 56 Pfund und 11 Schillinge. Wollen Sie das für mich tun? Wie ist eigentlich Ihr Name? Sagen Sie ihm einen schönen Gruß von mir und heute hieße ich Helma. Ach, heute hießen Sie Helma. Hießen Sie denn gestern anders? Ja, also, auf Wiedersehen. Moment, hallo, Augenblick bitte. Vielen Dank für den Pfefferminzlikör. Die Die Nacht war ein einziger endloser Albtraum. Ich träumte von Handschellen, die wundersam mit schmiedeeisernen Schnörkeln verziert waren. Ich träumte von Henkern, die mit schwellend dumpfer Stimme meinen Namen in die Nacht riefen und anschließend Twist tanzten. Von mannesgroßen Pistolen, die in Rollstühlen einherfuhren und im Rhythmus der Marseillaise Salven in die Luft feuerten. Alle Viertelstunden wachte ich schweißgebadet auf und am Morgen war ich wie gerädert. Der Kaffee schmeckte nach Lebertran, das Brot nach Kautabak. Und ich fand mich damit ab, die Welt zu verabscheuen. Kein Wunder, dass mich nicht einmal Inspektor Carters Bereitschaft, auf meinen Vorschlag einzugehen und nach Illingham zu fahren, fröhlich stimmen konnte. Sind Sie ganz sicher, dass es diese Villa war, Mr. Cox? Ja, absolut, Inspektor. Ich erinnere mich genau. Das rostige Gartentor, der Kiesweg, die geschmacklose Giebelfront. Also gut, kommen Sie. Das Haus sieht aber ziemlich verlassen aus, Fensterläden zu, kein Mensch zu sehen. Wir hätten gestern Abend fahren sollen, um diese Zeit ist der Club natürlich geschlossen. Hey, wieder! Hä? Also doch jemand? Ja? Was wollen Sie hier? Das Betreten des Grundstückes ist verboten. Wir wollen uns die Villa ansehen. Ach so, das ist was anderes. Ja? Gefällt sie Ihnen? Hübscher alter Familiensitz, nicht ganz billig. Wollen Sie sich das Haus auch von innen ansehen? Doch, das hatten wir eigentlich vor. Ja gut, dann pfeife ich Mr. Twickery, das ist der Hausbesitzer. Er ist hinten im Garten und pflegt die Radieschen. Nö, das ist sein Hobby. Ich habe nämlich keinen Schlüssel zum Haus. Ich bin ja nur der Gärtner. Was ist denn, Mills? Ein paar Herren möchten das Haus besichtigen. Gut, ich komme gleich. Ah, ist das Mr. Twickery? Ja. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, schon möglich, Sir. Die Erbschaft der Großherzogin. Sein letzter Ritt, das Tal der Besessenen. Sagt Ihnen das nichts? Tut mir leid. Das sind seine letzten Filme. Er ist nämlich Schauspieler. Ach so. Ja, nicht die ganz großen Rollen, verstehen Sie, aber er hat gut zu tun. Und nun hat er auch noch die Villa geerbt. Morgen, Gentlemen. Ja, guten Tag. Sie möchten das Haus ansehen? Wenn es möglich ist, gern. Natürlich ist es möglich. Ich nehme an, Sie kommen von Mr. Malone. Meinen Sie Christopher Malone? Ja, den Hotelier. Er hat vorhin angerufen, dass er sich für die Villa interessiert. Nein, wir kommen nicht von Mr. Malone. Das schadet nichts. Bitte, treten Sie näher. Es muss natürlich noch dieses und jenes renoviert werden. Aber im Allgemeinen ist die Villa in bestem Zustand. Ja, das Haus steht ja leer. Natürlich. Oder wollten Sie es möbliert kaufen? Moment, Mr. Twickery, damit wir uns nicht missverstehen. Ist das Haus zu verkaufen? Ja. Deswegen sind Sie doch hergekommen, nehme ich an. Seit wann? Schon seit einem halben Jahr. Ich habe nur noch keinen Käufer gefunden, dessen Angebot mich interessiert hätte. Haben Sie während dieser Zeit hier gewohnt oder haben Sie das Haus vermietet? Nein, keines von beiden. Warum? Mr. Twickery? Ja? Wo sind die Möbel, die in diesem Zimmer gestanden haben? Die Möbel? Die Möbel. Die habe ich auf eine Auktion gegeben. Aha. Und wann bitte? Gleich nachdem mein Onkel gestorben ist. Vor einem halben Jahr. Ein bemerkenswert kurzes halbes Jahr. Als ich gestern Abend in diesem Haus war, standen die Möbel noch da. Hier, in diesem Zimmer, war die Bar. Und nebenan der Spielsalon. Wie bitte? Sagten Sie Spielsalon? Allerdings. Wer sind Sie? Worauf wollen Sie hinaus? Zieren Sie sich doch nicht, Mr. Twickery. Sagen Sie getrost die Wahrheit. Ich glaube, wir verstehen uns nicht recht. Wenn Sie Interesse für das Haus haben, will ich Ihnen gerne die restlichen Räume zeigen. Andernfalls muss ich Sie bitten... Ich bin Inspektor Carter von Scotland Yard und das ist Sergeant Collins. Und dieser Herr? Mein Name ist... Tut nichts zur Sache. Ich bin dabei, einen Mordfall zu untersuchen, Mr. Twickery, und brauche dazu Ihre Aussage. Ich möchte Sie aber gleich darauf aufmerksam machen, dass Sie diese Aussage möglicherweise vor Gericht beeiden müssen. Also bitte überlegen Sie genau, ehe Sie antworten. Ja? Befand sich gestern Abend in diesem Hause ein Spielsalon? Das ist doch völlig absurd. Weder gestern noch sonst jemals. Danke. Ich schwöre Ihnen, Inspektor... Sparen Sie sich das. Vielleicht fragen Sie Mr. Twickery einmal nach der Adresse des Auktionators, der angeblich die Möbel vor einem halben Jahr versteigert hat. Collins, lassen Sie sich die Adresse geben. Aber bitte, was soll denn das heißen? Bezweifeln Sie etwa die Wahrheit meiner Aussage? Ist reine Routine, Mr. Twickery. Also, Mr. Twickery, Auktionshaus Rubinstein. Baker Street. Besten Dank. Na, das wäre alles für heute. Auf Wiedersehen, Mr. Pickering. Adieu. Mr. Pickering, bitte. Sie sind Miss. Kommen Sie ruhig rein. Die Leute sind fort. Alles gut gegangen? Ich weiß noch nicht. Der Inspektor war ganz verträglich. Aber mit diesem Cox, da werden wir kein allzu leichtes Spiel haben. Ach, war das Mr. Cox? Haben Sie ihn etwa nicht erkannt? Pech, Mr. Cox. Das Auktionshaus Rubinstein bestätigt die Angaben von Mr. Twickery. Die Möbel wurden tatsächlich dort vor einem halben Jahr versteigert. Das muss wirklich mit dem Teufel zugehen. Mr. Cox, finden Sie es nicht langsam an der Zeit, die Partie aufzugeben? Wir verlieren nur Zeit und Nerven. Ich fürchte, Sie werden Ihre Nerven noch ein bisschen strapazieren müssen, Inspektor. Also gut, dann will ich Ihnen den letzten Zahn auch noch ziehen. Collins, ja? Sie können Mr. Stone jetzt hereinbitten. Gern, Inspektor. Mr. Stone, bitte. Stone ist unser wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er hat die Pistole untersucht, die wir bei Ihnen gefunden haben. Bitte, Mr. Stone, nehmen Sie Platz. Danke. Also, was haben Sie festgestellt? Die Waffe, die Sie mir zur Untersuchung gegeben haben, ist eine fabrikneue Mauserpistole Kaliber 7,65. Die Geschosse, mit denen Miss Correll getötet wurde, konnten ebenfalls sichergestellt werden. Sie stammen aus einer fabrikneuen 7,65 Mauser. Mr. Cox? Ich nehme an, die Firma Mauser stellt mehr als eine fabrikneue Pistole her. Kein Pistolenlauf der Welt ist absolut gleich, Mr. Cox. Er weist immer mikroskopisch feine Unebenheiten auf, die sich auf der abgefeuerten Patrone als winzige Rillen widerspiegeln. Auf diese Weise können wir mit großer Sicherheit feststellen, ob eine Patrone aus einer bestimmten Pistole abgeschossen worden ist oder nicht. Und wie lautet Ihr Urteil im vorliegenden Fall, Mr. Stone? Ja, wir haben im Pistolenlauf und an den Geschosswänden einige recht markante Kratzer feststellen können, die offenbar durch zwei größere Staubkörnchen entstanden sind. Daraus ergibt sich mit größter Wahrscheinlichkeit, dass die Geschosse, die Laura Correll getötet haben, aus der Pistole von Mr. Cox abgegeben worden sind. Besten Dank, Mr. Stone. Mehr wollte ich nicht wissen. Aber ich, sagen Sie, Mr. Stone, gesetzt den Fall, man ist im Besitz von zwei gleichkalibrigen, fabrikneuen Pistolen. Ja. Wäre es möglich, meinetwegen unter Aufwand einiger Mühen und Kosten, die Pistolenläufe so zu präparieren, dass die Kratzer an den Geschossen weitgehend identisch sind? Ja, wenn man annehmen will, dass es jemand darauf anlegt... Sie sind ein scharfer Denker. Dann wäre es, unter gewissen Vorbehalten natürlich, theoretisch möglich. Danke. Da haben Sie es, Inspektor. Herein! Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich störe. Richie! Darf ich? Was führt Sie denn hierher, Mr. Richardson? Ich habe gehört, dass Sie Mr. Cox verhaftet haben, Inspektor. Und dazu muss ich Ihnen noch gratulieren. Wo haben Sie das gehört? London ist eine große Stadt, aber so groß nun auch wieder nicht. Was hat er denn diesmal angestellt? Silberne Löffel gestohlen? Mord. Donnerwetter. Also, noch einmal von vorn, Mr. Richardson. Von wem haben Sie es erfahren? Die Presse ist nämlich noch nicht informiert. Von einer jungen Dame. Ist sehr hübsch. Und lässt Mr. Cox schöne Grüße ausrichten und sie hieße heute Helma. Wieso nur heute? Ja, sie hat offensichtlich die Angewohnheit, sich jeden Tag einen neuen Namen zuzulegen. Das ist sie, Inspektor. Das ist sie. Das Mädchen, das mich in den Spielsalon geführt hat. Ach, fangen Sie nicht wieder damit an. Ihr Spielsalon existiert nicht. Oh, pardon, aber das entspricht haargenau den Angaben der jungen Dame. Demnach hat sie vorgestern Abend zusammen mit Mr. Cox einen Spielclub in Illingham besucht. Das hat sie gesagt? Ja, wie käme ich denn sonst auf die Idee, das zu erzählen? Sie hat dort übrigens mit ihrem Einsatz weitergespielt und gewonnen, Mr. Cox. 56 Pfund und 11 Schilling. Ich soll Ihnen das Geld übergeben. Herzlichen Dank, Richie. Endlich ein Punkt für mich. Ich hoffe, Sie haben sich die Adresse der jungen Dame notiert. Leider nein. Sie war etwas scheu. Oh, ein Punkt für uns. Inspektor, das ist der Beweis, dass das Mädchen existiert. Oder dass Ihr Freund Richardson eine sehr geschickte Aussage gemacht hat. Wollen Sie mir etwa unterstellen? Ich unterstelle gar nichts. Ich konstatiere nur, dass wir nicht den geringsten Anhaltspunkt haben, wer diese mysteriöse junge Dame sein könnte und dass uns also Mr. Cox als einzige Entlastungszeugin ein Phantom anbietet. Sie fuhr einen zitronengelben Ferrari. Ein motorisiertes Phantom, meinetwegen. Da Sie mir offenbar nicht folgen können, wiederhole ich die Version für Anfänger. Ein gelber Ferrari ist hierzulande ein sehr seltenes Fahrzeug, Inspektor. Der Polizei sollte es eigentlich möglich sein. Inspektor, da war doch gestern eine Meldung von der Verkehrsabteilung. Moment einmal. Na nun. Sergeant Collins als rettender Engel? Das gibt's doch gar nicht. Ja, hier, Collins, Scotland Yard. Ja, in eurem Laufzettel von gestern war ein gelber Ferrari erwähnt. Ah, Sie selbst bearbeiten die Sache fein. Ja, dann kommen Sie doch bitte schnell zu uns herüber. Zweiter Stock, Zimmer 220, Inspektor Carter. Danke. Ja, was soll denn das jetzt wieder heißen? Tja, auch Ihre Untergebenen haben manchmal Ideen, Inspektor. Ja, also ich weiß natürlich nicht, ob etwas dran ist. Aber Tom Curley von der Verkehrsabteilung wird uns ja alles genau erzählen können. Also wenn Sie glauben, dass das zu etwas führt... Aber hören Sie, Inspektor, ein Ferrari und er ist doch ein gelber. Grässlich. Das kann kein Zufall sein. Ich bin auch der Meinung, so etwas Scheußliches kann es nicht zweimal geben. Ich dachte, Sie sind Wissenschaftler, Mr. Stone. Entschuldigen Sie, aber diese neumodischen Sportwagen, brauchen Sie mich noch, Inspektor? Nein, ich glaube... Herein! Bin ich hier richtig? Ja, Mr. Curley. Kommen Sie nur herein. Darf ich vorstellen, Inspektor Carter, Mr. Stone vom Labor, Mr. Cox, Mr. Richardson? Das ist ja ein volles Haus. Also, die Herren interessieren sich für einen gelben Ferrari. Ja, Sergeant Collins meinte, es wäre gestern einer in einem Ihrer Laufzettel erwähnt gewesen. Ja, ja, Inspektor, das stimmt. Wir haben einen gelben Ferrari gefunden. Genauer gesagt, die Verkehrspolizei von Richmond. Gefunden? Ja, der Wagen war in einen Unfall verwickelt. Er hat mit großer Geschwindigkeit ein Motorrad angefahren und ist dann gegen einen Baum geprallt. Wann war das? Tja, die genaue Zeit lässt sich leider nicht mit Sicherheit feststellen. Wahrscheinlich zwischen 1 und 2 in der Nacht von vorgestern auf gestern. Also in der Mordnacht. Weiter bitte. Der Motorradfahrer konnte noch keine genaueren Angaben machen. Er ist ziemlich schwer verletzt. Und der Fahrer des Ferrari? Ist offenbar mit heiler Haut davongekommen, denn er hat sich aus dem Staub gemacht. Hat der Motorradfahrer wenigstens bemerkt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt? Nein, er hat gleich die Besinnung verloren. Und wo ist der Unfall passiert? Nicht sehr weit außerhalb Londons, auf der Straße nach Illingham. Na also. Ruhe, Mr. Curley. Haben Sie noch weitere Angaben? Leider nein, Inspektor. Höchstens das hier wird Sie vielleicht interessieren, Inspektor. Es lag im Handschuhfach des Ferrari. Donnerwetter. Darf ich mal sehen? Hier, eine Mauser, Kaliber 7,65. Es fehlen 3 Schuss im Magazin. Sogar der vielgeprüfte Inspektor Carter brachte es nicht mehr ganz fertig, auf diese an sich so harmlose Mitteilung hin, weiter uninteressiert und gelangweilt in die Gegend zu blicken. Mr. Curley von der Verkehrsabteilung wurde etwas abrupt, aber nicht ohne Dank entlassen. Der verblüffte Mr. Stone wurde mit der 2. Mauserpistole ins Labor geschickt und um eine Blitzuntersuchung gebeten. Richie und mich ließ man unter der Bedeckung von Sergeant Potter auf dem Korridor warten, was mir die willkommene Gelegenheit bot, meinem professionellen Schutzengel alles Wissenswerte über die Tinte, in der ich saß, zu berichten. Nach weniger als einer halben Stunde tauchte ein atemloser Mr. Stone, pistolenschwenkend, wieder auf, und wir wurden ins Allerheiligste gerufen. Richie empfahl sich allerdings unauffällig, um auf Entdeckungsreisen zu gehen, wie er sich ausdrückte. Im Büro des Inspektors lauschte alles gespannt den Ausführungen Mr. Stones. Um ehrlich zu sein, es sträubt sich alles in mir. Das theoretische Wissen, die Erfahrungen, die man in jahrelanger Praxis gesammelt hat und nicht zuletzt der Instinkt... Ja, wie lautet das Ergebnis? Es ist so unorthodox, Herr Inspektor, dass ich... Verzeihung, darf ich mich setzen? Aber natürlich, Mr. Stone, entschuldigen Sie. Danke. Also, Sie wissen bereits, dass die Pistole, die bei Mr. Cox gefunden wurde, und die Pistole aus dem Auto von gleichem Fabrikat und Kaliber sind. Sie sind beide nahezu fabrikneu. Beide Pistolen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden benutzt und es fehlen jeweils 3 Schuss im Magazin. Weiter. Wie bitte? Ja. Auch die Struktur der Läufe ist absolut identisch. Sie weisen an den gleichen Stellen 2 mikroskopisch feine, aber markante Fehler auf. Ein Vergleich mit den am Tatort vorgefundenen Geschossen lässt den Schluss zu, dass... Ja... Nun, dass jede der beiden Pistolen die Mordwaffe sein könnte. Das wollte ich wissen. Außerdem haben Sie selbst vorhin zugegeben, dass ein solcher Fall durchaus möglich ist. Ja, ja, theoretisch ja. Aber die Theorie ist ein weites Feld und in der Praxis hat es so etwas bis jetzt noch nicht gegeben. Aha, Sie sagen es, bis jetzt. Mr. Cox, ich bin nicht nur Fachmann für Ballistik, sondern auch ein ganz klein bisschen Polizist. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich bitte darum. Dass 2 Pistolenläufe absolut identisch sind, kommt vielleicht in Millionen Fällen, in 10 Millionen Fällen einmal vor. Sie aber, Mr. Cox, haben es mir vorausgesagt. Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass das ein Zufall ist. Sie haben es gewusst. Richtig. Ich habe es gewusst. Woher bitte, Mr. Cox? Mr. Stone, ich bin kein Wissenschaftler und auch kein Polizist. Trotzdem ist die Antwort kinderleicht. Sie haben behauptet, dass Laura Corell mit meiner Pistole erschossen worden ist. Nun, ich wusste es besser. Ich wusste, dass ich nicht geschossen hatte, also gab es nur eine einzige Erklärung. Es musste eine Pistole existieren, die mit der meinen identisch ist. Ja, aus diesem Blickwinkel betrachtet erscheint Ihre Aussage zwar durchaus plausibel, aber ein solcher Zufall... Nein. Ich glaube nicht, dass die Läufe zufällig identisch sind. Man hat sie mit voller Absicht so präpariert. Ja, hier, Carter. Ja. Collins, notieren Sie, es ist die Verkehrsabteilung. Die haben den Besitzer des gelben Ferrari gefunden. Also bitte, wie heißt die Dame? Was? Es ist gar keine Dame. Wie? Na, Christopher Malone. Ja, danke, die Adresse habe ich. Ach, wie war das, Inspektor? Entschuldigen Sie, ich bin jetzt sehr in Eile. Mr. Stone, ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit. Ich kann nur hoffen, dass sich nicht noch eine dritte Mordwaffe findet. Ich auch, Herr Inspektor, sonst wissen Sie ja, wo ich zu finden bin. Und Sie, Mr. Cox, wird Sergeant Potter in Ihre Zelle zurückbringen. Sagten Sie Zelle, Inspektor? Ich sagte Zelle. Aber nein... Jetzt nicht, Mr. Cox. Wir sehen uns später. Darf ich Sie bitten? Ach, wie Sie meinen, das ist ja wirklich zum Mäusemelken. Ich kann diese Zelle nicht mehr sehen an diesem blöden Dach. Was sagen Sie dazu, Collins? Der gelbe Ferrari gehört Christopher Malone, dem Hotelkönig. Das ist jetzt das dritte Mal, dass sein Name in diesem Fall auftaucht. Erstens ist er der Besitzer der Moskito-Bar, in der die Ermordete angestellt war. Zweitens ist er ein alter Bekannter von ihr, der sie in der Mordnacht besucht hat. Und außerdem interessiert er sich für die Villa, in der angeblich der Spielclub installiert war. Das genügt. Collins, bestellen Sie meinen Wagen. Ich hoffe, Sie kommen mit Ihren Ermittlungen voran, Inspektor. Ich bin zufrieden. Trotzdem stellen sich natürlich immer irgendwelche Widersprüche ein. Ja, ich kann es mir vorstellen. Unangenehm, nicht wahr? Sehr. Nehmen wir zum Beispiel Sie, Mr. Malone. Ja? Sie haben mir erzählt, dass Sie die Ermordete nicht gekannt haben. Der Geschäftsführer der Moskito-Bar aber sagte mir, dass er die Ermordete seinerzeit auf ihre persönliche Empfehlung hin engagiert hat. Ja, daran kann ich mich zwar nicht erinnern, aber es ist durchaus möglich. Auf jeden Fall lässt es den Schluss zu, dass Sie die Ermordete doch gekannt haben. Möchten Sie einen Sherry? Ich möchte viel lieber eine Antwort. Nun ja, ich hielt es für unerheblich, Herr Inspektor. Außerdem gibt es nichts, das ich Ihnen über Laura sagen könnte. Jedenfalls nichts, das diesen Fall betrifft, ihren Tod. Sie war früher einmal in meinem Haushalt beschäftigt, als Zimmermädchen. Aber dann wurde ihr die Arbeit zu langweilig. Jemand hat ihr wohl auch einen Spleen in den Kopf gesetzt. Mannequin, Schule, große Pläne... Was daraus geworden ist, wissen Sie ja. Zigarettenmädchen. Haben Sie Miss Corell seitdem wiedergesehen? Ja, ab und zu in der Moskito-Bar. Warum fragen Sie? Es interessiert mich. Was für einen Wagen fahren Sie? Ja, ich besitze mehrere Wagen. Zwei Bentley, einen Rover. Keinen Ferrari? Doch, einen Ferrari Sport. Aber um genau zu sein, ich fahre nicht mehr, ist mir gestohlen worden. Gestohlen? Ja. Ich nehme an, Sie haben Anzeige erstattet. Das habe ich natürlich. Warum? Hat die Polizei den Wagen gefunden? Ja, ich fürchte nur, Sie werden ihn kaum wiedererkennen. Er wurde bei einem Verkehrsunfall arg demoliert. Wie ärgerlich. Sind irgendwelche Personen zu Schaden gekommen? Ja, ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ja, und der Fahrer des Ferrari? Konnte entwischen, leider. Führerflucht. Ja, Sie haben keine Ahnung, wer es ist? Aber wir haben das hier im Handschuhfach gefunden. Eine Mauser 7,65. Um Himmels Willen. Gehört die Waffe Ihnen? Ach nein, ich besitze überhaupt keine Pistole. Und es ist mir wirklich rätselhaft, Inspektor, wie das Ding in meinen Wagen gekommen ist. Regen Sie sich nicht auf, Mr. Malone. Wahrscheinlich hat der Autodieb die Waffe zurückgelassen. Ach so, meinen Sie? Hätten Sie eine andere Erklärung dafür? Nein, natürlich nicht. Noch eine letzte Frage, wenn Sie erlauben. Ja? Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir zu sagen, wo Sie sich vorgestern Abend aufgehalten haben? Ganz und gar nicht. Ich habe Laura Corell besucht. Ah. Na ja, Sie dürfen sich nichts dabei denken. Laura hatte zwar ihre Reize, aber schließlich war sie kaum älter als meine Tochter. Und wenn überhaupt ein Gefühl meinerseits mitsprach, dann höchstens eine Art väterlicher Zuneigung. Mr. Malone, die Art Ihrer Gefühle interessiert mich nicht. Wichtig ist nur, dass Sie Miss Corell kurz vor ihrer Ermordung besucht haben und verwunderlich, sehr verwunderlich, dass Sie es bis jetzt verschwiegen haben. Ich wollte vermeiden, dass Sie irgendwelche falschen Schlüsse zogen. Sehen Sie, in meiner gesellschaftlichen Stellung kann ich es mir nicht leisten, mit einem so jungen Mädchen in Verbindung gebracht zu... Mr. Malone, hier geht es nicht um einen Gesellschaftsskandal, hier geht es um Mord. Wann waren Sie bei Miss Correll? Es ist etwa gegen 10:30, würde ich sagen. Wenn Sie es genau wissen wollen, brauchen Sie nur im Fadenbuch meines Chauffeurs nachzusehen. Das ist nicht nötig, die Zeit stimmt. Ich wusste bereits, dass Sie dort waren. Man hat Ihren Wagen vor der Haustür gesehen. Ach. Ja. Manchmal ist die Polizei schneller, als man glaubt. Ja, es scheint so. Hatten Sie einen besonderen Grund, Miss Correll zu besuchen? Ja, sie hatte mir einen Brief geschrieben. Sie brauchte in einer etwas kniffligen Angelegenheit meinen Rat. Den Brief habe ich übrigens noch, falls Sie ihn sehen wollen. Bitte, hier. Danke. Was für eine knifflige Angelegenheit war es? Ja, das ist es ja eben, ich weiß es nicht. Nanu. Ja, als ich zu ihr kam, hatte sich die Sache bereits erledigt. Aber so sind die Frauen, besonders in dem Alter. Bei meiner Tochter weiß man auch nie, woran man ist. Heute ist es ungeheuer wichtig und morgen lohnt es sich schon gar nicht mehr, darüber zu sprechen. Sie haben Laura Correll also gleich wieder verlassen? Nun, eine Stunde ungefähr bin ich schon dort geblieben. Es mag etwa 11:45 gewesen sein, als ich gegangen bin. Die genaue Zeit erfahre ich wohl auch aus dem Fahrtenbuch Ihres Chauffeurs. Nein, er hat mich nicht abgeholt. Ich bin zu Fuß gegangen. Zu Fuß? Von der Pennington Road? Und das ist doch mindestens eine Stunde zu gehen. 1,5 Stunden. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Das hört sich leider ziemlich übel an, Mr. Malone. Wieso? Miss Correll wurde genau zu der Zeit ermordet, als Sie Ihren ausgedehnten Spaziergang machten. Und zwar mit einer Waffe der gleichen Marke und des gleichen Kalibers wie die Pistole, die wir in Ihrem Wagen gefunden haben. So? Ja, das klingt allerdings etwas... Aber ich glaube, ich kann Ihnen beweisen, dass Ihr Verdacht unbegründet ist. Bitte? Laura und ich hatten vereinbart, eine gemeinsame Mittelmeerreise zu unternehmen. Gestern schon sollte es losgehen. Ich habe in aller Frühe die Plätze gebucht, noch bevor ich von ihrem Tod erfuhr. Und? Und, ich bitte Sie, ein Mann meines Alters würde sich durch so ein reizvolles Abenteuer nicht entgehen lassen. Besonders, wenn er der jungen Dame gegenüber nur ein Gefühl väterlicher Zuneigung empfindet und einen Gesellschaftsskandal über alles fürchtet. Auf Wiedersehen, Mr. Malone. Ich bedauere, Sir. Mr. Twickery ist nicht da. Er ist nach London gefahren. Oh, das ist aber schade. Ja, kann ich vielleicht was für Sie tun? Ich bin zwar nur der Gärtner, aber... Mein Name ist Richardson. Ich habe gehört, dass die Villa hier zu verkaufen ist. Ja, das stimmt. Na, ich hätte mir das Haus gerne mal angesehen. Ja, das lässt sich schon machen. Mr. Twickery hat mir nämlich den Schlüssel hier gelassen. Bitte, Sir. Danke. Ich weiß zwar nicht, ob Sie Glück haben... Ich habe nämlich sowas gehört, dass die Villa schon verkauft sei. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Na, nun bin ich ja schon mal hier und da kann ich mir den Laden auch ansehen, nicht wahr? Ja, eben. Ist ja alles unverbindlich. Eben. Bitte, treten Sie ein. Das hier ist die Halle. Jetzt ist zwar nicht mehr viel zu sehen, aber früher einmal, da haben hier die Familien noch gehangen. Aha. Und Sie sind der Gärtner, sagten Sie? Ja. Wo wohnen Sie? Ich habe hier auf dem Grundstück ein kleines Häuschen. Dann hatten Sie wohl auch Gelegenheit, die Vorgänge hier im Haus zu beobachten. Wie meinen Sie das? Ich meine es genau, wie ich sagte. Ja. Ja, und das hier, das ist die ehemalige Bibliothek. Neben anderer Ausstellung. Aha. Sehr schön. Ja. Nein, wieder steht natürlich schon ein halbes Jahr leer und die Putzfrau kommt nur alle 4 Wochen. Also für Staub und Spinnennetze übernehme ich keine Garantie. Na, schon gut. Oder suchen Sie hier was Bestimmtes? Ja. Was bitte? Weiß ich noch nicht. Was ist denn mit dem Gummibaum hier? Nun ja, der Mr. Twickery liebt Pflanzen. Und als die Möbel auf die Auktion kamen, da wollte er sich nicht von dem Baum trennen. Deswegen... Aber das interessiert sich ja wohl nicht so sehr. Nein, mich interessiert nur der Topf. Oder vielmehr das, was drin liegt. Ja, was ist denn das? Das sind 2 Chips, mein Lieber. Spielchips, wie man sie unter anderem beim Roulette benutzt. Ach, das ist aber seltsam. Nicht wahr? Wie mögen die wohl hierher gekommen sein? Das frage ich mich auch. Das ist wirklich sehr, sehr verwunderlich. Wie? Wissen Sie, ich bin ein neugieriger Mensch. Mir wäre es glatt 10 Pfund wert, von Ihnen zu erfahren, was Sie über diese Chips wissen. Ich? Ja, Sie. Ich weiß nicht, was ich dazu... Oh, da kommt Mr. Twiggery zurück. Ne, vielleicht fragen Sie mich heute Abend nochmal, Sir. Wirklich spät. Dann ist Mr. Twiggery nicht mehr da. Ich warte in meinem Häuschen dort drüben. Alles gut. Guten Tag. Mr. Twiggery, ich habe diesem Herrn das Haus gezeigt. Er ist ein Kaufinteressent. Ja? Das tut mir sehr leid, Sir. Was tut Ihnen leid? Dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hier rauszukommen. Ich habe die Kaufverträge vor 3/4 Stunden unterschrieben. Ach so. Schade. Trotzdem darf ich Ihnen versichern, dass es mir ein Vergnügen war, mich in Ihrem schönen Haus umzusehen. Auf Wiedersehen, Mr. Twiggery. Auf Wiedersehen. Sie sind ein Esel, Mills. Dieser Mann ist kein Kaufinteressent. Nein? Er hat aber gesagt... Welchen Namen hat er denn genannt? Richardson. Ach, sein Richtig. Kennen Sie ihn? Ich habe seinen Besuch erwartet. Wenn wir uns entschließen würden, Mr. Cox, Sie aus der Untersuchungshaft zu entlassen, dann würde das nicht bedeuten, dass Sie von allem Verdacht befreit wären. Sie hätten sich weiterhin der Polizei zur Verfügung zu halten. Aber Inspektor Carter, ich erkenne Sie gar nicht wieder. Sätze mit hätte und würde pflegen sonst nicht in Ihrem Sprachgebrauch aufzutauchen. Ich möchte nur vermeiden, dass wir uns missverstehen. Warum sollten wir dieses denn? Es entspräche leider Ihrer Natur. Aus Übermut, weil Sie sich zu wohl fühlen, wenn Sie jetzt nach Hause gehen können. Mit anderen Worten, ich bin entlassen. Gegen Kaution. Natürlich, das dicke Ende musste ja kommen. Wie hoch ist die Kautionssumme? 2000 Pfund. Und erst noch als zinsloses Darlehen an Vaterstaat. Oh, ein schlechtes Geschäft. Es wären da natürlich noch einige Formalitäten zu erledigen. Ja, das kann ich mir denken, natürlich. Vor allem dürfte es sich dabei um einen Scheck von mir handeln. Nein, die Kaution ist bereits hinterlegt. Bitte? Von Ihrem Anwalt. Meinem... Reden Sie weiter, Inspektor, es wird immer interessanter. Ihre Entlassung haben Sie nicht nur der Kaution zu verdanken, sondern vor allem dem Ansehen von Sir Arthur Helmer, der sich persönlich für Sie verbürgt hat. Wahrscheinlich erwarten Sie jetzt von mir, dass ich für Vergnügen Purzelbäume schlage. Irgend so etwas Ähnliches. Sie haben doch wirklich allen Grund, erleichtert zu sein. Komischerweise war ich alles andere als erleichtert. Sir Arthur Helmer, der berühmte Rechtsanwalt. Er hatte von sich aus meinen Fall übernommen, verlangte kein Honorar, hinterlegte 2000 Pfund Kaution und verbürgte sich auch noch persönlich für mich. Irgendwo war das Osterei faul, das Sir Arthur für mich versteckt hatte. Während der ganzen Heimfahrt suchte ich nach dem Haar in der Suppe. Zu Hause angekommen, sollte ich es auch prompt finden, verbrämt durch das breite Lächeln meiner Haushälterin. Ja, da sind Sie ja, Mr. Cox. Guten Tag, Mrs. Chalmers. Blass sehen Sie aus. Ich wette, Sie haben wieder nicht richtig gegessen. Naja, etwas unregelmäßig. Das ist es ja. Dieses unregelmäßige Essen, das ist der größte Feind des Magens. Der größte Feind, ich weiß, Mrs. Chalmers. Oh, und schlecht rasiert sind Sie auch. Ja, leider. Hm, 2 Tage aus dem Haus und schon, naja, war es wenigstens schön in Illingham. Ach so. Ja, ja, na, es hat geregnet. Was glaubst du? War hier irgendetwas los? Sie haben Besuch. Wer denn? Ein vornehmer Herr. Der wusste auch, dass Sie bald nach Hause kommen würden. Ach, das wird das Haar in der Suppe sein. Wer bitte? Nichts. Ist denn noch Suppe in der Ist noch Whisky in der Karaffe? Natürlich. Was halten Sie denn von mir? Ob schon das ewige Trinken... Ja, schon gut, Mrs. Chalmers, schon gut. Es war nicht persönlich gemeint. Guten Abend, Sir Arthur. Willkommen zu Hause. Herzlichen Dank. Wie ich sehe, hat Ihnen Mrs. Chalmers nicht einmal einen Drink angeboten. Doch, Tee. Oh, Sie haben wirklich etwas Besseres verdient. 2000 Pfund Kaution? Ich habe sie nicht bezahlt. Sondern? Ein Mandant von mir. Er ist von Ihrer Unschuld überzeugt. Ihm liegt daran, dass der wahre Täter gefunden wird. Für mich kein Eis, bitte. Ja, ja. Cheers. Cheers. Auf Ihren Mandanten. Ja, cheers. Wie kommt er übrigens darauf, dass ich unschuldig bin? Keine Ahnung. Er empfiehlt Ihnen übrigens, sich dieses Nachtlokal etwas näher anzusehen, in dem Miss Correll gearbeitet hat. Wie käme ich dazu? Das gehört zu seinen Bedingungen. Er ist darüber informiert, dass Sie in der Kriminalistik nicht ganz unerfahren sind. Außerdem haben Sie Fantasie, Einfühlungsgabe und ein gewisses Maß an Mut. Vielen Dank für das Kompliment. Was soll ich damit? Mein Mandant glaubt, dass Sie der rechte Mann sind, den man auf die Spur des Täters setzen sollte. Wenn es Ihnen gelingt, den Mördern von Miss Correll ausfindig zu machen, erhalten Sie als Entgelt die gesamte Summe, die als Kaution hinterlegt ist. Und wenn ich nicht auf den Handel eingehe? Verlieren Sie die Kaution und Ihren Anwalt. Und wandere zurück in Untersuchungshaft. Wahrscheinlich. Also schon wieder eine sanfte achte Erpressung. Das macht langsam Schule. Ja, die Polizei hat mehr als genug Indizien gegen Sie, Mr. Cox. Ich will Ihnen helfen. Aber etwas müssen Sie auch selbst dazu tun. Was Ihnen umso leichter fallen dürfte, dass Sie einen zahlungskräftigen Gönner im Hintergrund haben. Wer ist es? Das ist doch im Moment unwesentlich, nicht? Informieren Sie mich bitte, sobald Sie sich entschlossen haben. Sir Arthur. Und vielen Dank für den Whisky. Auf Wiedersehen. Jetzt hört aber doch Verschiedenes auf. Auch das noch. Cox. Oh, Mr. Cox, fein, Ihre Stimme wieder zu hören. Sie sind also draußen. Mit wem bitte habe ich das Vergnügen? Ach, mein Schicksal, ich mache eben keinen Eindruck auf Männer. Moment, Sie sind doch das mysteriöse Mädchen aus Illingham. Ah, na endlich. Ja, Sie haben mir zwar ein ganzes Sortiment von Namen angeboten, hey, aber... Sie haben keinen einzigen behalten. Ich sollte überhaupt nicht mehr mit Ihnen reden. Mir läge sehr daran, Ihren richtigen Namen zu erfahren. Oh, gar keine schlechte Idee. Vielleicht nach Illingham. Ah ja, warum nicht? Das passt mir sogar sehr gut. Ich bin nämlich ganz in der Nähe von Illingham. Lass Sie nicht sagen. Denk mal an. Ja, ich meine, das ist abgemacht. Ich nehme mir ein Taxi und bin in einer halben Stunde draußen. Wirklich? Das ist aber reizend von Ihnen. Na ja, ich weiß. Wo treffen wir uns denn? Ja, am besten in der Hotelhalle vom Goldenen Schwan wie letzten Sonntag. Also, à bientôt. Französisch hierzulande ist immer ein schlechtes Zeichen. Ach, natürlich. Wenn man ihn einmal braucht, dann ist er nicht zu Hause. Mrs. Chandler? Ja? Hier haben Sie die Telefonnummer von Thomas Richardson. Rufen Sie ihn alle 10 Minuten an, bis Sie ihn erreichen. Er soll zu Hause bleiben und warten, bis ich mich melde. Mr. Cox, ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben, aber ich habe das deutliche Gefühl, es wäre besser, wenn Sie zu Hause blieben. Mrs. Chandler hatte natürlich recht. Es wäre viel vernünftiger gewesen, den Anruf zu ignorieren, die Türen fest zu verschließen und sich ins mollige Bett zu legen. Trotzdem nahm ich mir ebenso natürlich ein Taxi und fuhr los. Doch je näher wir Illingham kamen, desto nachdenklicher wurde ich. Schon einmal hatte mich das namenlose Mädchen in eine offensichtliche Falle gelockt. Was würde wohl diesmal geschehen? Auf alle Fälle beschloss ich, ein bisschen vorsichtig zu sein. Wir sind gleich da, Sir. Sagen Sie mal, Chauffeur. Ja, Sir. Würde es Ihnen etwas ausmachen, eine Extra-Pfundnote zu verdienen? Im Gegenteil, das macht mir fast nie etwas aus, Sir. Dann lassen Sie mich den Rest des Weges fahren. Ja, aber wir sind doch gleich in Illingham. Eben, deswegen. Bitte, wenn es Ihnen Spaß macht. Bitte, geben Sie mir Ihre Mütze, ja? Vielleicht kann ich Ihnen stattdessen mit meinem Hut dienen. Aber, Sir, das... Kommt mir jetzt doch etwas komisch vor. Nein, nein, regen Sie sich nicht auf. Wenn wir nach Illingham kommen, dann möchte ich mich in Ruhe umschauen, aber selbst nicht gesehen werden. Verstehen Sie? Ach so, eine Frau, hä? Ah ja. Eifersüchtig, wie? So könnte man es nennen. Also gut, hier haben Sie die Mütze. Danke. Steigen Sie ein, Sie sind jetzt der Fahrgast. Ja, aber fahren Sie vorsichtig. Sie haben doch einen Führerschein. Na klar, für wen halten Sie mich? Moment mal. Langsam. Da vorne ist ein rotes Licht. Wir sind doch noch gar nicht im Ort. Ja, wahrscheinlich Straßenarbeiten. Was denn, so spät noch? Halten Sie an, sonst kostet es mich die Lizenz. Sie sind jetzt schrecklich genau mit Ihren Verkehrsvorschriften. Na ja, schon gut. Ja, da kommt jemand. Hallo, Sie. Entschuldigen Sie, mein Fahrgast ist sehr in Eile. Könnten Sie nicht... Hände hoch, raus aus dem Wagen.